Bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um 3:30. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast, die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um 3:30. Oh, Johnny, wenn mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest.